in meiner Stadt und seh die vielen Lichter. Neonglanz der Leuchtreklamen einer reichen Welt. Doch mitten in dem Überfluss begegnen mir leere Gesichter. Der Wohlstand unseres Lebens hat den Hunger unserer Seelen nicht gestillt. Und wenn ich darüber nachdenk, wird mir neu bewusst, das wahre Glück kann man mit Geld nicht kaufen. Doch das, was ich dir bringen will, ist Gottes Angebot. Jesus gibt dir ein neues Leben, er ist der Weg zu Gott. Das, was ich dir bringen will, ist Gottes Angebot. Jesus gibt dir ein neues Leben, er ist der Weg zu Gott. Durchs Land, wer ihnen nur den Finger reicht, den packen sie gleich an der ganzen Hand. Und so manchem gingen erst zu spät die Augen auf, mit wem er sich da eingelassen hatte. Doch das, was ich dir bringen will, ist Gottes Angebot. Jesus führt dich in die Freiheit, er ist der Weg zu Gott. Das, was ich dir bringen will, ist Gottes Angebot. Jesus führt dich in die Freiheit, er ist der Weg zu Gott. Vorbeigehen mitnimmt. Du musst dir schon überlegen, ob du den Preis bezahlen willst, dein eigenes Leben aufzugeben, um dann zu erfahren, wer Gott sein ganzes Leben gibt, der erhält es hundertfach zurück. Und wenn ich heute noch ein zweites Mal zu wählen hätte, ich würde den gleichen Weg noch einmal gehen. Denn das, was ich erfahren habe, ist Gottes Angebot. Jesus gab mir ein neues Leben, er ist der Weg zu Gott. Das, was du erfahren kannst, ist Gottes Angebot. Jesus gibt dir ein neues Leben, er ist der Weg zu Gott. Das, was du erfahren kannst, ist Gottes Angebot. Jesus gibt dir ein neues Leben, er ist der Weg zu Gott. Das, was du erfahren kannst,